Herzen hat jeder, der sie einmal gesehen. Und dazu den schönen Gau mit seinen Farben weiß und blau. Bayernland, wie bist du einzig schön? Liebe Stadt am Isarstrand, dort, wo meine Wiege stand. Heimatland, liebstes Vaterhaus. Wenn ich dich nur seh, schwindet Leid und Weh, und voller Freud ruf ich begeistert aus. Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal dich nimmermehr vergisst. Immer wieder kommt man gerne hin, zu dir des Bayernlandes Städtekönigin. Und wenn die Sonne und der blaue Himmel lacht, hoch über dir und deiner schwingt ein zarter Elfenchor. Trifft sich dort zum Stell dich ein, Flöten klingen und Schalmein aus den Isarauen rings empor. Und es tönt ein alter Sang weit durchs Isartal entlang, durch den